Herbert Grönemeyer war das mit seiner Version des Trio-Hits Da, Da, Da. Diese Version findet sich auf dem Sampler Pop 2000. Das gibt's nur einmal, auf dem deutsche Gruppen andere deutsche Gruppen covern. Da finden sich die Guano Apes mit Big in Japan, genauso wie der König von Deutschland, ursprünglich von Rio Reiser, dargeboten von der Gruppe Echt. Parallel zu diesem Sampler ist die 8-CD-Box Pop 2000 erschienen. 50 Jahre Popmusik in Deutschland, maßgeblich zusammengestellt von Herbert Grönemeyer und seinem Team, die hier wirklich abgründiges, seltenes, chartiges und skurriles aus Deutschland zusammengetragen haben. Für diesen Soundcheck gehen wir chronologisch vor und hören jetzt nur Aufnahmen, die in dieser Box vertreten sind oder auf dem Sampler, den wir am Anfang dieser Sendung gehört haben. Hier zum Beispiel jetzt die Rubrik Kitsch und Kult, eine Aufnahme aus dem Jahre 1966, das Peter Thomas Soundorchester mit Raumpatrouille.